bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf. Aber du fühlst es. Es schon dein ganzes Leben lang. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf. Aber du fühlst es. Wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben.